Meine alten Chinae und Sabanon, mit mir hatten sie immer ihre Liebe tot. Es hat mir gutes Zureden, kein hinter die Ohren, weil mir war schon immer offen und meins verloren. Meine alte mich nur sah, fanden sie nie gut. Ich war schon immer ein Du nicht gut. Wegen mir erhängte sich die Tante Ottilie. Ich war der Schreck der ganzen Familie, yeah. Ich war das schwarze Schaf, waren die Wahnsinn fromm und brav, yeah. Ich war das schwarze Schaf, sie nannten mich Schmarotzer und Mitesser. Ich wusste nicht, aber dafür alles besser. Ich war frech und faul und meistens blau. Bei ihm schon damals für den abartigen Sau, oh yeah. Ich war das schwarze Schaf, Albtraum in eurem Schlaf, yeah. Ich war das schwarze Schaf. Ich habe mich meistens auf leerer Wand klein, so konnten die Leute im Loch mich noch nie leiden. Meine Hose war verflickt, kaum noch zu sehen. Da man sieht auch Mädels, die da drauf stehen, yeah. Und das schwarze Schaf, das immer ein schwarzes Namen, yeah.